verschwendest keine Zeit an mich. Doch ich verschwende zu viel Zeit an dich. Ich hab so viele Jahre geträumt von uns beiden. Und das, obwohl ich wusste, wie falsch du bist. Du hast meinen Kopf kaputt gemacht seit dem Tag, an dem du bei mir bist. Und du warst der Grund für den größten Streit rein. Und dass so viele Freunde heute Feinde sind. Ich kenn dich schon mein ganzes Leben. Ein ganzes Leben. Und jede Horrorfilm-Szene kam immer, wenn der Teufel deine Gestalt annimmt. Zeigst Dreck in einem Menschen. Dabei will jeder nur sein Bestes. Lässt Leute für dich hassen. Brüder gegeneinander kämpfen. Du bist Blut in meinen Händen. Du bist Brot in meinen Händen. Dein Kostüm hat 6 Farben und trägt tote Präsidenten. Denn ich hab dich, der mich fand. Und niemand sonst darf dieses Spiel mit uns spielen. Ich hass nicht den Spieler, ich hass nur dein Spiel. Also lass uns gehen, denn es bleibt nicht mehr viel zu verlieren, viel zu verlieren. Ohne dich geht nicht, aber du fixst meinen Kopf. Denk bitte nicht, ich bin dir nicht dankbar. Denn die Sachen, die du mir kaufst, halten mich warm. Sie füllen meinen Schrank, aber nicht den Charakter. Du bist wie Gift für uns, ein Virus, der todkrank macht. Und je länger man dich gehabt hat, umso mehr in uns stirbt, hat man. Wir verstehen leider immer zu langsam, was deine Art mit uns gemacht hat. Du wurdest nur immer attraktiver, umso größer die Distanz war. Und je näher du kamst, umso mehr wurde mir klar, du färbst auf meinen Verstand. Was hab ich gelernt, das was mich zerstört, sicher nie wieder nah an mich ran. Du bist Blut an meinen Händen, du bist Brot in meinen Händen. Dein Kleid hat 6 Farben und trägt tote Präsidenten. Denn ich hab dich, der mich fallen lässt. Und niemand sonst darf dieses Spiel mit uns spielen. Ich hass nicht den Spieler, ich hass nur dein Spiel. Also lass uns gehen, denn es bleibt nicht mehr viel zu verlieren.